من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Safara Bishundovic und wir werden inshallah dann weiter bizni ta'ala barakallahu fikum machen mit dem Kapitel von Az-Zakat und wir waren bei Hadith 559 inshallah. طيب وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبن لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر مالح عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته يعني إذا قال الشافعي إذا ثبت هذا الحديث عليه وسلم بارك الله فيكم هذا الحديث حسن واختلف أهل العلم فيه فمن ضعف هذا الحديث ومن حسن هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل السائمة بارك الله فيكم هي التي ترعى في المرعى ولا يحتاج صاحبها أن يعني يعمل عليها أن يصرف عليها شيء كثير وهذا تكلمنا عنه قلنا أنه في سائمة الإبل وفي سائمة الغنم في سائمة الإبل وفي سائمة الغنم وهذا ثبت هنا مثلا في سائمة الإبل وثبت عندنا الحديث في البخاري عن سائمة الغنم أي الأنعام التي تعطى فيها الزكاة وتخرج فيها الزكاة هي السائمة أما غير السائمة التي مثلا يشتري لها علاف ويصرف عليها كثير فيقول أهل العلم أنه ما فيها زكاة لو اختلط صعب يعني لازم نفهم الأمر بالضبط يعني ما في مطر عندنا يضطر أن يعلفها وقت الأمطار طلع إيسا يخليها تسأل يعني تتنشي في الضبط على حسب يعني على حسب ما يعني أنا مرة التقيت بشخص بالريحة كان الموضوع هذا قال في مواسم ما نجي المطر أضطر أن يعلفها وأسقيها ماء بسيارتي الخاصة لكن لما يجي المطر لا أخليها ترعى طيب فالسنة التي ترعى فيها لا السنة يعني مو على طول السنة يعني مرة تكون مطر قليل يعني مثلا تمطر مرتين ولا ثلاثة يخليها ترعى لكن باقي موسم الشتاء ما فيه فهو يجي والله الله أعلم يعني إذا هذا المختلط الله أعلم ما ذكرنا نأتي بعدين له إن شاء الله إذن بارك الله فيكم مرة أخرى في كل سائمة إبل في 40 بنت لبن يعني السائمة كما ذكرنا هي التي تعتمد على المرعى وعلى المطر بعد الله سبحانه وتعالى في طعامها في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من 36 إلى 45 وهنا قال 40 بنت اللبون هي اللي عمرها سنتين وداخلة بالثالثة من الإبل لا تفرق إبل عن حسابها يعني ما يجوز إذا كانت مختلطة مع أخرى أن يفرق صاحبها حتى يكون أقل أو أن يدفع أقل وأما هنا مفهوم العدد فهو مطرح زيادة ونقصانا لأنه عارضه المنطق الصريح فإذا المسألة فيها شوية زيادة وشوية نقصان يعني القضية هنا ليست فقط 40 إنما هنا مثل ما تقول هي بين 35 إلى أو 36 إلى 45، ولكن هنا ذكر 40، والله أعلم. لا تفرق إبل عن حسابها، يعني ما يفرق صاحبها بينها المالك حتى يعني يعطي أقل. من أعطاها متجرا أي قاصدا للأجر فله أجرها، يعني يأخذ الأجر عليها إن شاء الله. ومن منعها فإن آخذها وشطر مالح، يعني الذي يمنع الزكاة يؤخذ، الذي يمنع الزكاة يؤخذ، تؤخذ منه الزكاة وشطر مال المال الذي عنده، يعني نصف المال الذي عنده. عزمة أي جد، لأنه واجب مفروض من عند الله سبحانه وتعالى. والدليل والحديث دليل على أن الإمام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها وشطر المال، وشطر المال. من أهل العلم من قال هذا منسوخ، ولكن لا يوجد دليل واضح على النسخ، بارك الله فيكم. فبعض العلماء قال خطأ من الراوي، قال خطأ من الراوي، ولكن الصحيح أن هناك عقوبة. ثم قال لا تحل لآل محمد، يعني لا تحل الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لا تحل لهم الصدقة. أما إذا كان المال مختلط مثل ذكر، فإنه مرة تعلف ومرة تترك، والله تعالى أعلم ينظر إلى الغالب فيها. فإذا كان الغالب العلف فهي معلوفة، وإذا كان الغالب فيها السوم فهي سائمة، والله أعلم. والإنسان طبعا اللي يخاف الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها، يعني ليس في 25 مثلا، ليس أقل من 5 من الإبل، إذا كانت 5 أقل من 5 ما فيها زكاة، إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء. فحتى لو كانت معلوفة وكان فيها سائمة فهو يخرج لله سبحانه وتعالى إن أراد. بارك الله فيكم. حديث فهندة 52 بهز ابن حكيم فون زاينم فاتا فون زاينم جروس فاتا دي جروس فاتا زاكتي رضو الله عليه دس دي بقفيت محمد دس اسم معاوية بن حيدة دس دي بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي ان يه 40 كاميلن دي اوزويدن دس ور دي werden nicht gefüttert sondern دي nehmen sie fressen Gras oder sie bekommen das durch den Regen. Durch den Regen. In 40 von ihnen gibt es Bintu Labun. Bintu Labun haben wir gesagt, das ist ein Kamelstute, 2 Jahre alt. Das hat schon 2 Jahre alt und oder das ist schon 2 Jahre alt und das hat angefangen das dritte Jahr. Das dritte Jahr, das ist schon 2 Jahre alt. Das wären 40, dann diese. Es darf nicht zwischen den Kamelen getrennt werden. Wer das gibt und beabsichtigt den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, wird dafür belohnt. Und wer das nicht ausgibt, das wird Zakat, nicht ausgibt, dann werden wir das nehmen und die Hälfte des Vermögens der Person, eine Pflicht von den Pflichten von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu, der Familie vom Propheten Muhammad sallallahu ist nicht erlaubt, etwas davon zu nehmen. Dies Hadith bei Ahmed, Abu Dawud, Al-Nasa'i und Al-Hakim hat das الصحيح أنجشتوف. البخاري hat eine Bedingung gestellt. Er sagt, Entschuldigung, Al-Shafi'i, nicht Al-Bukhari. Al-Shafi'i hat eine Bedingung gestellt. Er hat gesagt, wenn das stimmt, dann, oder wenn diese Überlieferung überein, wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann wird angenommen. Wenn nicht, dann nicht. Aber das Hadith ist Hasan, weil manche Gelehrten diese Überlieferung als schwach eingestuft haben. Aber diese Überlieferung ist Hasan, Wallahu ta'ala ala, nicht sahih und nicht da'if, nicht schwach und nicht stark, sondern das ist in dieser Mittelstufe, man kann das annehmen. Diese Überlieferung kann angenommen werden. Was mit dieser Überlieferung ist klar. Wir reden über Kamele. Es gibt zwei Arten von Kamele. Kamele, die gefüttert werden, das wird der Halter, Kamelhalter, ja, der kauft für sie Essen und der füttert sie und alles. Und es gibt Kamele, die Person braucht nicht so viel für sie zu machen. Die gehen einweiden, ausweiden und so weiter. Wenn Regen ist, dann fressen sie Gras. Jetzt, das bedeutet, wir haben zwei Arten. Die Kamele, die gefüttert werden und der Halter kauft Essen und so weiter, kauft für sie Futter, dann barakallahu fikum, hier gibt es kein Zakat, man zahlt kein Zakat. Aber die Kamele, die nicht gefüttert werden, dann zahlt man Zakat. Kann man auch für, oder sollte man eigentlich, oder ist es besser, dass man auch in den Kamelen, die nicht gefüttert, oder die gefüttert werden, dass man Zakat davon ausgibt? Natürlich, ist besser in diesem Zusammenhang. Wenn die 40 sind, dann gibt es ein Kamelstute. Aber wir haben doch ein Hadith von Anas, was bei Bukhari ist. Das waren zwischen 36 und 45. Aber hier sind 40. Was bedeutet das hier jetzt, diese Zahl? Diese Zahl ist gerundet. Also zwischen 36 und 45. Und wie er sagte, 40. Man darf, das wird in 40, gibt es mal eine Kamelstute. Zwischen 36 und 45 gibt es mal diese Kamelstute. Aber hier 40 ist nur eine Zahl davon. Weil wenn man 37 hat, wie viel gibt man? Wenn man 42 hat, wie viel gibt man? Da haben wir das in Hadith von Anas. Ein. Ibn Labun oder Bint Labun. Barakallahu fikum. Der sagte dann, man darf nicht die Kamele voneinander trennen. Wir haben das schon besprochen, auch erklärt, diese Bezeichnung. Man sollte nicht trennen und man sollte nicht zusammen addieren. Das heißt, du hast zum Beispiel 40 Kamele und die Kamele, die sind für dich und noch einen. Und jeder hat 20. Ja, wenn du jetzt trennst, 20-20, du gibst was anderes. Oder wenn du zusammenbringst, dann gibst du mehr oder weniger. Deshalb, man rechnet, wenn die zusammen sind und dann soll ich mehr geben, was machen diese Leute? Die wollen trennen. Damit man weniger gibt. Oder wenn sie zusammenbringen, die Kamele, dann wird man weniger geben, dann nehmen sie zusammen. Und das ist auch falsch. Und das darf man nicht, weil der Prophet Muhammad zusammen sagte, man darf nicht zwischen den Kamelen trennen, damit man weniger sozusagen von Zakat ausgibt. Wenn man diese Zakat ausgibt, und da beabsichtigt man den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird man das inshallah bekommen. Aber wenn man das nicht ausgibt, was passiert? Wenn jemand Zakat nicht ausgibt, dann wird die Zakat genommen und die Hälfte des Vermögens der Person als Strafe, weil die Person das nicht, der Imam der Muslimin nimmt das von ihm als Strafe. Eine Pflicht von den Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gemacht hat. Die Familie von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimmt davon gar nicht. Weil die Familie von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die nehmen kein Sadaqa, kein Zakat. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Was ist mit dem, am Anfang haben wir so eine kleine Diskussion, was ist mit den Leuten, die Kamele haben, die werden gefüttert zum Teil und zum Teil auch weiden sie ein oder aus. was ist mit diesem? Da sieht man ja, was ist mehr? Was ist mehr? Saum oder füttern? Das wird, was ist mehr? Füttern geben oder lassen, dass sie Gras fressen? Da sollte man hier bestimmen. Und man sollte eigentlich Zakat geben, wenn das auch gefüttert ist. Wallahu ta'ala. Manche Gelehrten nehmen das anders, aber so ist das Hadith. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وهو صحيح والله تعالى أعلى وأعلم عن علي رضي الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم يعني فيها ربع العشر يعني بالنسبة لنا أنا قلت 2.5% 2.5% 200 درهم 2.5% 2.5 5 هذا في الفضة في الفضة اختلف أهل العلم في مقدار الدرهم كم الدرهم يعني كم لازم تصل الفضة حتى تخرج فيها الزكاة اختلفوا الجرام فضة هو تقريبا 596 جرام تقريبا لأنه الجرام حوالي 3.97 تقريبا هكذا الدرهم عفوا حوالي 3.97 جرام يعني تقريبا 4 جرام أو أقل شوي فلو لو ضربت 200 بأربعة هنا 800 فأقل هو قليلا فبيطلع يعني 3.79 إذا بيطلع حالي 596 والله أعلم يعني يضربها 200 ب3.97 كم؟ 200 ب3.7 هكذا تقريبا إذا كان الجرام الدرهم 3.7 هو 2.9 إذن 200 ضرب 2.7 لا 200 ب2.79 مو 3 200 ضرب 2.7 هذا هو إذا الدرهم الواحد هو 2 تقريبا 3 جرامات الدرهم الواحد تقريبا 600 جرام فإذا كان الإنسان عنده وزن الدرهم وزنه ما له علاقة بالقيمة وزن الدرهم هذا في الفضة هذا في الفضة 200 درهم اختلف أهل العلم كم هو الدرهم يعني كم وزنه ويجب أن يحول عليها الحول إذا أجمع أهل العلم على 200 درهم بس اختلفوا كم الدرهم وزنه كم جرام هل هو في قدر الدرهم هل هو مثلا 6 دوانيق أو المثقال عندهم كم هو 13 قرش كان عندهم مثل هذه المسائل الشافعية يرون 14 الحنفية يرون 20 فكم هو بالضبط اختلف أهل العلم فيه وأجمعوا على أن قيمة الزكاة في الفضة أو قدر الزكاة في الفضة ربع العشر يعني 2.5% 2.5% ويجب أن يحول عليها الحول فإذا ما حال عليها الحول ما فيها زكاة طيب شلون بدك تعرف انه حال عليها الحول هذه مشكلتنا الآن يعني إما أن يكون كل يوم تقدر مالك وتنتظر إلى السنة اللي بعدها وهذا صعب أو كل شهر تقدر مالك، ولكن في الشهر قد المال يكون أكثر أو يكون أقل، فماذا تفعل؟ فأفضل شيء والله أعلم أن يضع الإنسان له يوما معينا أو يومين أو ثلاثة في السنة يحصي ماله، فيشوف إذا عنده 200 درهم في ذلك اليوم فأكثر يعطي 2.5%، وينتظر إلى السنة التي بعدها هكذا يحول عليها الحول، ويشوف كم عنده وهكذا يفعل. طبعا اليوم نحن ما نتعامل بالدرهم، يعني ما نتعامل بالفضة، الدرهم يقصد فيه الفضة والدينار يقصد فيه الذهب، يعني نتعامل لا بالذهب ولا فضة، يعني نتعامل بمال، فيكون تكون زكاة في المال. أما بالنسبة للذهب ففيها نصف دينار إذا كانت 20 دينار، يعني عندك 20 دينار وهي تقريب 84 جرام، 84 جرام من الذهب فما فوق، قيل 85 قيل 84 قيل 80، تقريب 84 85 جرام فما فوق، ففيها ربع العشر نفس الشيء، فيها ربع العشر نفس الشيء بارك الله فيكم. وليس في مال في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني المال الذهب الفضة إلى غير ذلك ما في إلا إذا حال عليه الحول، فإذا لم يحل عليه الحول ما بارك الله فيكم ما وجب فيه مال الزكاة. وطبعا لا يجوز كنز الإنسان الذهب والفضة وما يعطي زكاتها، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، تجعل صفائح وتحمى عليه والعياذ بالله. والذي يمنع زكاة الإبل يوضع في صعيد وتأتي هذه الإبل وتمشي فوقها، كذلك البقر كذلك الغنم، لكن تبع الإنسان يرفض بارك الله فيه. هناك من قال أنه لا يشترط الحول، ولكن الصحيح أنه يشترط الحول، والله تعالى أعلى وأعلى بارك الله فيكم بارك الله فيكم. حديث فهندة زيسي علي رضوان الله عليه زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت wenn du 200 درهم hast das wird 200 silber münzen und ein Jahr ist vergangen, dann gibst du davon 5 dirham. Dann gibst du davon 5 Dirham. Und bezüglich Gold, wenn die 20 Dinar sind und ein Jahr ist vergangen, dann gibt es halben Dinar. Halb. Was mehr ist, dann rechnet man. Und es gibt kein Zakat in Vermögen, außer wenn ein Jahr vergangen ist. Oder in Geld, sozusagen in Münzen. Gold, Silber, Geld, wenn nur wenn ein Jahr vergangen ist. Das war Abu Dawud und Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Und das ist sahih. In diesem Hadith, barakallahu fikum, das ist für uns sozusagen jetzt sehr wichtig geworden. Weil wir sind in diesem Bereich. In diesem Bereich. Silber, Gold, Geld. Deshalb sollen wir mal aufpassen, was hier erklärt wird. Barakallahu fikum, 200 Dirham, die sind ungefähr 596 Gramm. Das bedeutet, dass ein Gramm ist ungefähr 3. Ein Dirham, Entschuldigung, eine Silbermünze ist ungefähr 3 Gramm. Wenn du 200 davon hast, dann zahlst du 2,5%. Rubu al-Ushr. Ein Viertel von einem Zehntel, sagt man. Ein Viertel von einem Zehntel. Deshalb ein Viertel von einem Zehntel ist بارك الله فيكم. 2,5%. 2,5%. Wenn du diese Summe von Silber hast und ein Jahr ist vergangen, aber das Problem ist jetzt, wie sollte man ein Jahr bestimmen? Weil das Geld bei dir oder Silber, das kann mehr sein, das kann weniger sein. Du hast jemandem was gegeben, du hast von ihm genommen. Was wirst du machen? Manche Gelehrten sagst du, du nimmst die höchste Summe, was du im Jahr gehabt hast und du zahlst. Aber die anderen Tage? Andere sagen, du nimmst die niedrigste Summe. Aber was ist mit den höchsten dann? Oder andere sagen, du musst jeden Tag bestimmen bis zum nächsten Jahr. Und jeden Tag zahlst du Zakat, das wird sehr schwer sein. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass man, oder jeden Monat, das ist auch das Gleiche, dass du eine bestimmte Zeit, zum Beispiel eine Woche bestimmst, und in dieser Woche rechnest du, wie viel du hast von Silber, und du, wenn die über 200 Dirham sind, über 200 silberne Münzen sind, dann zahlst du Zakat 2,5%. Und wartest du bis nächstes Jahr, in der gleichen Woche oder am gleichen Tag, und du rechnest, wie viel du hast. Für Gold ist das Gleiche. Aber wenn du 20 Dinar Gold, 20 Dinar Gold, die sind ungefähr 84 Gramm Gold, dann zahlst du davon 2,5%. Je 40, 1. Je 40 Goldmünzen, 1. Eine davon. Heute sagen wir haben kein Silber und Gold mehr als Münzen. Wir haben normales Geld. Dann machen wir das gleiche mit normalem Geld. Du rechnest, wie viel du hast, und du gibst davon dein Zakat. Du sollst Silber allein rechnen, Gold allein rechnen und so weiter. Aber heute haben wir weder Gold noch Silber allein. Außer was die Frauen vielleicht anziehen als Schmuck. Und hier gibt es zwei Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, man muss geben, andere sagen, man muss nicht. Zab, Ijma' Konsens ist, Gold 20 Dinar, Silber 200 Dirham. 2,5%, 2,5% ist Ijma' Konsens. Aber das Problem ist hier, wie viel ist ein Gramm, wie viel ist ein Dirham und wie viel ist ein Dinar? Wie viel ist Goldmünze und wie viel ist Silbermünze? Das haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten, aber die sind sehr nah aneinander. Und das braucht man ein Jahr. Das wird jetzt für uns. Du kommst, du sagst, heute zum Beispiel, heute ist 6. Rabi' al-Awwal. Du rechnest mit Hijra. Heute ist 6. Rabi' al-Awwal. Wie viel habe ich? 5.000 Euro angenommen. Dann zahlst du davon 2,5%, die sind 125 Euro an die Armen, Bedürftigen und so weiter. Die Ayah 60 in Sura 9. Und du wartest bis zum nächsten Jahr, am 6. Rabi' al-Awwal, und du rechnest nochmal. Und dann siehst du, hast du mehr 10.000 Euro, dann gibst du 250. Hast du nur 3.000, dann gibst du nur 75. Hast du nur 200 Euro, dann brauchst du keinen Zakat zu geben. Und diese 200 Euro, 600 Rabi' al-Awwal, wartest du bis zum nächsten Jahr lang, übernächsten Jahr so. Und wie viel sind das geworden? Früher hast du nicht, die waren 200. Da brauchst du keinen Zakat zu geben. Aber dann, nach einem Jahr sind das 5.000 geworden, dann gibst du und so weiter. Das kann variieren. Einmal höher, einmal weniger. Allah Ta'ala ala wa'ala. Wenn man das nicht ausgibt, dann wird man eine Strafe bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Goldmünzen und Silbermünzen als Platten machen. Und diese Platten werden warm gemacht, und dann bekommt man das auf sein Stirn und auf seinen Körper als Strafe. Denk mal, die sind heiße Platten, und da wird man damit verbrennt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Das ist nicht mehr, das ist ein Schick. مسألة أنا ما قلتها باللغة الألمانية، اللي هي مسألة بالعربي عفوا، مسألة ما ذكرتها، اللي هي مسألة بارك الله فيكم، أن الإنسان إذا كان ما عنده النصاب هل يعطي الزكاة؟ ما يحتاج يعطي الزكاة، ولكن إذا أراد أن يتصدق لله سبحانه وتعالى فليفعل، وكل سنة يبدأ هكذا إلى السنة التي بعدها، إلى السنة التي بعدها، لأنه اليوم نحن ما عندنا، يعني ما عندك ذهب، عندك فقط في مسألة الذهب والفضة اللي هو اللي تلبسه النساء، فهل الذي تلبسه النساء وهو حلي يعني للزينة، هل هذا فيه زكاة؟ ولا اختلف أهل العلم على قولين مشهورين، هناك من يقول بالوجوب، وهناك من يقول بالوجوب ولو مرة في العمر وخلاص، وهناك من يقول بغير الوجوب. الله أعلم أنه لو عطت مرة واحدة على حلية وبقى دائما نفس الحلي فما في داعي كل مرة واحدة. الله أعلم. بارك الله فيكم. بتسوق ليش شمك؟ قلت شمك ونزلبة شمك. Es gibt drei Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, die Frau braucht nicht zu geben, kein Zakat zu geben. Andere sagen, sie muss jedes Mal. Andere, es gibt noch eine dritte Ansicht, und zwar, sie gibt einmal in ihrem Leben, einmal in ihrem Leben, und dann braucht sie später nicht mehr zu geben. So hat sie Zakat gegeben, aber sie braucht das nicht jedes Jahr zu machen. Wenn das als Schmuck ist, wenn das aber als Schatz ist oder Ersparnis, dann muss man jedes Jahr davon Zakat geben. Allah Ta'ala ala wa'ala. بالنسبة لمحلات الذهب والفضة فهذا يدخل في عروض التجارة، وهذه عروض التجارة سنتكلم عليها في مضاجع. وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه، يعني عن ابن عمر موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي هذا قول ابن عمر رضي الله عليه. يعني الإنسان إذا كان عنده مال فلا ما فيه زكاة إلا يحول عليه الحول. بارك الله فيكم. 561 الترمذي hat von Ibn Umar überliefert, wer Geld gewinnt oder wer Vermögen gewinnt, dann gibt es kein Zakat in diesem Geld oder in diesem Vermögen, bis ein Jahr vergangen ist. Das ist Mawquf. Was wird Mawquf? Das wird Ibn Umar hat das gesagt. Der hat das nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehoben. Das ist die Ansicht von Ibn Umar. Und das stimmt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in dem Hadith von Ali, حتى يحول عليه الحول بس ein Jahr vergangen ist. وعن علي رضوان الله عليه كذلك موقوفا، ليس في البقر العوامل صدقة، رواه ابو داود والدارقطني، والراجح وقفه على علي رضوان الله عليه. ليس في البقر العوامل صدقة، البقر المثيرة يعني التي تعمل سواء كانت سائمة أو معلوفة، فما فيها صدقة، يعني البقر اللي تعمل اللي تثير الأرض تسقي الحار هذه ما فيها صدقة. بارك الله فيكم. حديث 562 von Ali رضوان الله عليه، er sagte in den Kühen die in der Arbeit benutzt werden oder für Arbeit benutzt werden, gibt es kein Sadaqa, gibt es kein Zakat. Wenn man diese Kühe zum Beispiel, man benutzt diese Kühe, um Wasser zu tragen oder um den Boden zu plögern, sag mal, plögern. Flügern. Ja, flügern. Ja, diese, es gibt kein Sadaqa. زكاة علي رضوان الله عليه. Und das Hadith ist بارك الله فيكم هي das ist von Ali, das ist bei Ali das ist von ihm gesagt. Der hat nicht gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat das erzählt. 463 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف الحديث ضعيف الحديث ضعيف بارك الله فيكم ولكن الحاصل أن الذي عنده مال ليتيم ما يترك هذا المال حتى يذهب وإنما يتعامل مع هذا المال بمعروف بالمعروف ولا يأكل مال اليتيم ما يأكل مال اليتيم ويعامل هذا المال معاملة المتعارف عليه 463 عمرو بن شعيب von seinem Vater شعيب بن عبد الله von seinem Großvater عبد الله بن عمرو بن العاص dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte wer das Vermögen eines Weisen verwaltet sollte damit handeln und nicht so lassen, bis dieser Kerl das ganze Vermögen wegnimmt. Weil wenn du Zakat hast, das wird immer von diesem Geld weggenommen. Das ist bei At-Tirmidhi Darqutni, aber die Überlieferung ist schwach. Die Überlieferung ist schwach, Barakallahu fikum. Aber die Bedeutung von diesem Hadith ist richtig. Weil wenn man Vermögen von einem weißen Kind hat und das bleibt immer bei der Person und die Person macht mit diesem Vermögen gar nichts, dann wird jedes Jahr diese Person Zakat geben, Zakat geben, Zakat geben. Am Ende bleibt nicht oder wird immer weniger. Und wenn man damit handelt oder wenn man damit etwas tut in Verwaltung, dann könnte man auch seinen Lohn davon bekommen, aber da sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, indem man etwas Gutes mit diesem Geld macht oder mit diesem Vermögen macht. Barakallahu. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم اللهم صل عليهم الحديث عند البخاري مسلم اللهم صل عليهم أي دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة إذن يجوز أن يقول الإنسان اللهم صل على فلان أو السلام على فلان ما فيه شيء ولكن لا تخصص بأحد معين سوى الأنبياء سوى الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا فإذا لما يأتوه بالصدقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها وكان يدعو لهم وكان يدعو لهم والدعاء والصلاة هنا عليهم هي الدعاء لهم بالبركة الدعاء لهم بالبركة كما أخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث بالزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله اللهم بارك فيه وفي إبله بارك الله فيكم عبد الله بن أبي أوفى زاكت der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pflegte zu sagen möge Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen segnen der ihm as-sadaqa überreicht der Prophet nimmt kein sadaqa aber die Leute kamen mit ihrem Zakat, mit ihrem Sadaqa-Vermögen, mit ihrem Sadaqa-Vermögen, und sie haben, Barakallahu fikum, das gegeben. Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, damit der Prophet محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم das verteilt auf die Armen. Und als man ihm das gegeben hat, er sagte, Allahumma salli alayhim. Salli alayhim, das wird Allahumma barik alayhim. Und das ist der Beweis, man kann auch sagen, Allahumma salli ala fulan, oder salli ala fulan, das wird Allahumma barik ala fulan. Das ist Bittgebet. Das kann man sagen, Assalamu ala fulan. Das kann man sagen. Aber nicht spezifisch für eine Person machen. Außer die Propheten. Man sagt, Allahumma salli wa sallim alayhim jamia. Das heißt, man macht Bittgebet für diejenigen, die ihren Zakat oder ihr Sadaqa geben. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم والحديث حسن الحديث حسن اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها قبل وقتها ورأى طائفة من أهل العلم أنه لا يعجلها أنه لا يعجلها وبه يقول سفيان وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن والبيهقي وقال الشافعي روي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل وقال ولا أدري أثبت أم لا المؤلف رحمه الله قال البيهقي أنا بذلك هذا الحديث وفي رواية عند البيهقي عن علي رضي الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ولكن فيه انقطاع وفي الباب كذلك لا تحل لا زكاة حتى يحول الحول فالمعنى أنه لا وجوب حتى يحول الحول وهذا لا ينفي جواز تعجيل الزكاة كيف يعجل الإنسان الزكاة يا أخو كيف يعجل الزكاة وهذا فيه أيضا إشارة على الكلام الذي تكلمناه أنه تأتي إلى يوم وتعرف أن في هذا اليوم ستخرج زكاة مالك هذا اليوم ستخرج الزكاة فأنت مثلا ستخرج الزكاة تخرجها دائما في رجب في أول رجب اليوم نحن ربيع الأول لسه في أشهر كثير لرجب وأتاك فقير أتاك فقير قال أحتاج فتستطيع أن تعطي شيء تستطيع أن تعطي شيء من مال الزكاة أنت تقدر تقريبا تقول مثلا أنا سيدخل علي رجب وسيكون عندي مثلا مال للزكاة أخرجه حوالي 200 يورو مثلا 200 يورو يعني 25 أربعة من آلاف يعني سيكون عندك 8000 تقريبا فستخرج 200 فتعطي 100 فتأتي إلى يوم إخراج زكاتك وهو في رجب الآن نحن الآن في ربيع الأول ورجب بعدين فتحسب وقتها كم أخرجت من الزكاة فإذا كان أقل تزيد وإذا كان أكثر تعتبر الأكثر صدقة لله سبحانه وتعالى وهكذا يفعل المسلم فلا بأس بتعجيل الزكاة قبل وقتها إذا احتاج الإنسان لذلك مثلا أو تصدق فأراد أن يعجل بالصدقة بارك الله فيكم علي رضوان الله عليه erzählte, dass Al-Abbas, der Onkel von unserem Propheten Muhammad sallam, dem Propheten sallam fragte, ob er die Zakat vorzeitig geben kann, bevor die Zeit eintrifft. Der Prophet Muhammad sallam hat es ihm erlaubt. Das war At-Tirmidhi al-Hakim. Der Prophet sallam hat gesagt auch, wir haben Sadaqa gebraucht, dass man den Leuten das gibt. Dann haben wir von Abbas genommen für 2 Jahre. Das heißt, wie ist das, wie könnte man das jetzt praktisch praktizieren? dass man Al-Zakah vor der Zeit von Al-Zakah ausgibt. Angenommen, du gibst Zakah aus in Rajab. In Rajab. Rajab ist der siebte Monat. Der siebte Monat. Und wir sind heute in Rabi al-Awwal. Rabi al-Awwal ist der dritte Monat. Dritte Monat, siebte Monat, es gibt noch vier Monate, dass man Al-Zakah ausgibt. Dann kommt zu dir ein armer Mensch. Und der sagt mir, ich brauche für Allah subhanahu wa ta'ala. Du gibst, angenommen, du gibst ihm 50 Euro. Wenn die Zeit von Al-Zakah kommt oder eintrifft, dann schaust du, wie viel zahlst du eigentlich Zakat? Angenommen, du musst 100 zahlen. Du hast schon 50 gegeben, dann gibst du noch 50 aus und du gibst das an die Armen. Angenommen, du kommst, du rechnest, du brauchst nur 25 zu geben, nicht mehr 50. Dann die anderen 25 rechnest du als Spende, allgemeine Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. So sollte man, barakallahu fikum, das machen. Manche Gelehrten sagen, das geht nicht. Sagen, Zakat machst du in der Zeit. Andere sagen, das geht schon, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das erlaubt hat. Und das ist auch ein Beweis, dass man, oder mindestens ein Zeichen für uns, mit dieser Sache, wenn man sagt, einen Tag bestimmen im Jahr und dann rechnen. Weil, wie könnte man wissen, wann man als Zakat ausgibt? Außer, dass man diese Methode verwendet. Barakallahu fikum, man kann das machen. Wallahu ta'ala, ala, ala. Auch das Hadith, dass der Prophet sagte, man gibt kein Zakat, bis die Zeit eingetroffen ist. Das heißt nicht aber, dass man nicht davor geben kann. Du kannst davor geben. Und Pflicht ist, wenn die Zeit eintrifft. Das ist angenommen, du machst immer ersten Rajab. Dann kannst du davor was geben. Aber am ersten Rajab ist Pflicht, dein Zakat zu geben, wenn du das so bestimmt hast, jedes Jahr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim liman kathira. Wir haben auch morgen, inshallah, barakallahu fikum, Unterricht, dann Koran-Unterricht.